Worte verstehen, was wir uns sagen. Die Antwort zu sehen, ohne nachzufragen. Ich will nur zu dir, bis zum letzten Atemzug. Denn du gehörst zu mir, du tust mir so gut. Im Labyrinth der Liebe hab ich mich verlaufen. Nur der Weg dahin zu dir führt mich nach draußen. Im Labyrinth der Liebe hab ich mich total verrannt. Nur für immer du und ich, wir beide Hand in Hand. Mit dem Herzen zu sehen und Träume erleben, die Gefühle verstehen, kann uns alles geben. Durch dich kann in mir die Sonne endlos scheinen. Wärmst die Seele in mir und lässt mich nie mehr los. Im Labyrinth der Liebe hab ich mich verlaufen. Nur der Weg dahin zu dir führt mich nach draußen. Im Labyrinth der Liebe hab ich mich total verrannt. Nur für immer du und ich, wir beide Hand in Hand. Im Labyrinth der Liebe hab ich mich verlaufen. Nur der Weg dahin zu dir führt mich nach draußen. Im Labyrinth der Liebe hab ich mich total verrannt. Nur für immer.